Der Vorgang spielte sich etwa wie folgt ab. In rein deutsche Gemeinden wurden tschechische Pfarrer eingesetzt, die langsam aber sicher die Interessen des tschechischen Volkes über die Interessen der Kirche zu stellen begannen und zu Keimzellen des Entdeutschungsprozesses wurden. Die deutsche Geistlichkeit versagte einem solchen Vorgehen gegenüber leider fast vollständig. Nicht nur, dass sie selber zu einem so ähnlichen Kampfe in deutschem Sinne gänzlich unbrauchbar war, vermochte sie auch den Angriffen der anderen nicht mit dem nötigen Widerstande zu begegnen. So wurde das Deutschtum über den Umweg konfessionellen Missbrauchs auf der einen Seite und durch ungenügende Abwehr auf der anderen langsam aber unaufhörlich zurückgedrängt. Fand dies im Kleinen wie dargelegt statt, so lagen leider die Verhältnisse im Großen nicht viel anders. Auch hier erfuhren die antideutschen Versuche der Habsburger durch den höheren Klerus vor allem nicht die gebotene Abwehr, während die Vertretung der deutschen Interessen selber vollständig in den Hintergrund trat. Der allgemeine Eindruck konnte nicht anders sein, als dass hier eine grobe Verletzung deutscher Rechte durch die katholische Geistlichkeit als solches vorläge. Damit aber schien die Kirche eben nicht mit dem deutschen Volke zu fühlen, sondern sich in ungerechter Weise auf die Seite der Feinde desselben zu stellen. Die Wurzel des ganzen Übels aber lag, vor allem nach Meinung Schönerers, in der nicht in Deutschland befindlichen Leitung der katholischen Kirche sowie der dadurch schon allein bedingten Feindseligkeit den Belangen unseres Volkstums gegenüber. Die sogenannten kulturellen Probleme traten dabei, wie damals fast bei allem in Österreich, beinahe ganz in den Hintergrund. Maßgebend für die Einstellung der alldeutschen Bewegung zur katholischen Kirche war viel weniger die Haltung derselben etwa zur Wissenschaft und so weiter, als vielmehr ihre ungenügende Vertretung deutscher Rechte und umgekehrt dauernde Förderung besonders slawischer Anmaßung und Begehrlichkeit. Georg Schönerer war nun nicht der Mann, eine Sache halb zu tun. Er nahm den Kampf gegen die Kirche auf, in der Überzeugung, nur durch ihn allein das deutsche Volk noch retten zu können. Die Los-von-Rom-Bewegung schien das gewaltigste, aber freilich auch schwerste Angriffsverfahren, das die feindliche Hochburg zertrümmern musste. War es erfolgreich, dann war auch die unselige Kirchenspaltung in Deutschland überwunden und die innere Kraft des Reiches und der deutschen Nation konnte durch einen solchen Sieg nur auf das Ungeheuerlichste gewinnen. Allein weder die Voraussetzung noch die Schlussfolgerung dieses Kampfes war richtig. Ohne Zweifel war die nationale Widerstandskraft der katholischen Geistlichkeit deutscher Nationalität in allen das Deutschtum betreffenden Fragen geringer als die ihrer nichtdeutschen, besonders tschechischen Amtsbrüder. Ebenso konnte nur ein Ignorant nicht sehen, dass dem deutschen Klerus jede offensive Vertretung deutscher Interessen fast nie auch nur einfiel. Allein ebenso musste jeder Nichtverblendete zugeben, dass dies in erster Linie einem Umstand zuzuschreiben ist, unter dem wir Deutsche alle insgesamt auf das Schwerste zu leiden haben. Es ist dies unsere Objektivität in der Einstellung zu unserem Volkstum genauso wie zu irgendetwas anderem. So wie der tschechische Geistliche subjektiv seinem Volke gegenüberstand und nur objektiv der Kirche, so war der deutsche Pfarrer subjektiv der Kirche ergeben und blieb objektiv gegenüber der Nation. Eine Erscheinung, die wir in tausend anderen Fällen zu unserem Unglück genau so beobachten können. Es ist dies keineswegs nur ein besonderes Erbteil des Katholizismus, sondern frisst bei uns in kurzer Zeit fast jede, besonders staatliche oder ideelle Einrichtung an. Man vergleiche nur die Stellung, die zum Beispiel unser Beamtentum gegenüber den Versuchen einer nationalen Wiedergeburt einnimmt, mit der, wie sie in solchem Falle die Beamtenschaft eines anderen Volkes einnehmen würde. Oder glaubt man, dass das Offizierkorps der ganzen anderen Welt etwa in ähnlicher Weise die Belange der Nation unter der Phrase Staatsautorität zurückstellen würde, wie dies bei uns seit 5 Jahren selbstverständlich ist, ja sogar als besonders verdienstvoll gilt? Nehmen zum Beispiel in der Judenfrage nicht beide Konfessionen heute einen Standpunkt ein, der weder den Belangen der Nation noch den wirklichen Bedürfnissen der Religion entspricht? Man vergleiche doch die Haltung eines jüdischen Rabbiners in allen Fragen nur von einiger Bedeutung für das Judentum als Rasse mit der Einstellung des weitaus größten Teils unserer Geistlichkeit, aber gefälligst beider Konfessionen. Wir haben diese Erscheinung immer dann, wenn es sich um die Vertretung einer abstrakten Idee an sich handelt. Staatsautorität, Demokratie, Pazifismus, internationale Solidarität und so weiter sind lauter Begriffe, die bei uns fast immer zu so starren, rein doktrinären Vorstellungen werden, dass jede Beurteilung allgemeiner nationaler Lebensnotwendigkeiten ausschließlich nur mehr von ihrem Gesichtspunkte aus erfolgt. Diese unselige Art der Betrachtung aller Belange unter dem Gesichtswinkel einer einmal vorgefassten Meinung tötet jedes Vermögen, sich in eine Sache subjektiv hineinzudenken, die objektiv der eigenen Doktrin widerspricht, und führt am Ende zu einer vollständigen Umkehrung vom Mittel und Zweck. Man wird sich gegen jeden Versuch einer nationalen Erhebung wenden, wenn diese nur unter der vorhergehenden Beseitigung eines schlechten, verderblichen Regiments stattfinden könnte, da dies ja ein Verstoß gegen die Staatsautorität wäre. Die Staatsautorität aber nicht ein Mittel zum Zweck ist, als vielmehr in den Augen eines solchen Objektivitätsfanatikers den Zweck selber darstellt, der genügend ist, um sein ganzes klägliches Leben auszufüllen. So würde man sich zum Beispiel mit Entrüstung gegen den Versuch einer Diktatur stemmen, selbst wenn ihr Träger ein Friedrich der Große und die augenblicklichen Staatskünstler einer Parlamentsmehrheit nur unfähige Zwerge oder gar minderwertige Subjekte wären, weil das Gesetz der Demokratie einem solchen Prinzipienbock eben heiliger erscheint als die Wohlfahrt einer Nation. Es wird der eine, also die schlechteste Tyrannei, die sein Volk zugrunde richtet, beschirmen, da die Staatsautorität sich augenblicklich in ihr verkörpert, während der andere selbst die segensreichste Regierung ablehnt, so wie sie nicht seiner Vorstellung von Demokratie entspricht. Genauso wird unser deutscher Pazifist zu jeder auch noch so blutigen Vergewaltigung der Nation schweigen, sie mag ruhig von den ärgsten Militärgewalten ausgehen, wenn eine Änderung dieses Loses nur durch Widerstand, also Gewalt, zu erreichen wäre, denn dieses würde ja dem Geiste seiner Friedensgesellschaft widersprechen. Der internationale deutsche Sozialist aber kann von der anderen Welt solidarisch ausgeplündert werden, er selber quittiert es mit brüderlicher Zuneigung und denkt nicht an Vergeltung oder auch nur an Verwahrung, weil er eben ein Deutscher ist. Dies mag traurig sein, aber eine Sache ändern wollen heißt, sie vorher erkennen zu müssen. Ebenso verhält es sich mit der schwächlichen Vertretung deutscher Belange durch einen Teil des Klerus. Es ist dies weder boshafter schlechter Wille an sich, noch bedingt durch, sagen wir, Befehle von oben, sondern wir sehen in einer solchen mangelhaften nationalen Entschlossenheit nur die Ergebnisse einer ebenso mangelhaften Erziehung zum Deutschtum von Jugend auf, wie andererseits aber einer restlosen Unterwerfung unter die zum Idol gewordenen Idee. Die Erziehung zur Demokratie, zum Sozialismus internationaler Art, zum Pazifismus und so weiter ist eine so starre, ausschließliche, mithin von ihnen aus betrachtet rein subjektive, dass damit auch das allgemeine Bild der übrigen Welt unter dieser grundsätzlichen Vorstellung beeinflusst wird, während die Stellung zum Deutschtum ja von Jugend auf nur eine sehr objektive ist. So wird der Pazifist, indem er sich subjektiv seiner Idee restlos ergibt, bei jener noch so ungerechten und schweren Bedrohung seines Volkes, sofern er eben ein Deutscher ist, immer erst nach dem objektiven Rechte suchen und niemals aus reinem Selbsterhaltungstrieb sich in die Reihe seiner Herde stellen und mitfechten. Wie sehr dies auch für die einzelnen Konfessionen gilt, mag noch Folgendes zeigen. Der Protestantismus vertritt von sich aus die Belange des Deutschtums besser, soweit dies in seiner Geburt und späteren Tradition überhaupt schon gegründet liegt. Er versagt jedoch in dem Augenblick, wo diese Verteidigung nationaler Interessen auf einem Gebiet stattfinden müsste, das in der allgemeinen Linie seiner Vorstellungswelt und traditionellen Entwicklung entweder fehlt oder gar aus irgendeinem Grunde abgelehnt wird. So wird der Protestantismus immer für die Förderung alles Deutschtums an sich eintreten, sobald es sich um Dinge der inneren Sauberkeit oder auch nationalen Vertiefung, um die Verteidigung deutschen Wesens, deutscher Sprache und auch deutscher Freiheit handelt, da dies alles ja fest in ihm selber mitbegründet liegt. Er bekämpft aber sofort und aufs feindseligste jeden Versuch, die Nation aus der Umklammerung ihres tödlichsten Feindes zu retten, da seine Stellung zum Judentum nun einmal mehr oder weniger fest dogmatisch festgelegt ist. Dabei aber dreht es sich hierbei um die Frage, ohne deren Lösung alle anderen Versuche einer deutschen Wiedergeburt oder auch nur Erhebung vollkommen unsinnig und unmöglich sind und bleiben. Ich besaß in meiner Wiener Zeit Muße und Gelegenheit genug, auch diese Frage unvoreingenommen zu prüfen und konnte dabei noch im täglichen Verkehr die Richtigkeit dieser Anschauung tausendfältig feststellen.